Good morning, my friends. Guten Morgen, meine Freunde. Let's go back to verse 16 and 17. Gehen wir zurück zu Verse 16 und 17. The Spirit of Truth, who will be to you a friend just like me, and he will never leave you. Der Heilige Geist der Wahrheit, der euch ein Freund sein wird, wie ich, und er wird euch nie verlassen. You know, the Holy Spirit can be grieved, but that doesn't mean he's going to move out. Der Heilige Geist kann betrübt sein, aber das bedeutet nicht, dass er auszieht. You see, we are the temple of the Holy Spirit. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. And this is something that some people don't seem to understand. Das scheinen gewisse Menschen nicht zu verstehen. Because the Bible says two things: don't quench the Holy Spirit and don't grieve him. Die Bibel sagt zwei Dinge: löscht den Heiligen Geist nicht aus und betrübt ihn nicht. Now he's a very sensitive part of the Godhead. Er ist ein sehr sensibler Teil der Gottheit. And even though while he can be grieved or he can be quenched, he's not going to move out. Auch wenn er betrübt oder ausgelöscht werden kann, wird er nicht weggehen. That's what the Bible says. Never will he leave us. Das ist, was die Bibel sagt. Er wird uns nie verlassen. You know, it's like when you're in a marriage relationship. Es ist wie, wenn du in einer Ehebeziehung bist. And you grieve your wife. Und du deine Frau betrübst. She's not going to move out. Dann wird sie nicht ausziehen. But she might withdraw herself from you. Aber sie könnte sich von dir zurückziehen. Still lives in the same house. Lebt aber immer noch im gleichen Haus. Now you don't enjoy that intimacy because you have disturbed it. Nun genießt du diese Intimität nicht, weil du sie gestört hast. So that's how the Holy Spirit is. So ist der Heilige Geist. We have a promise that never will he leave us. Wir haben ein Versprechen, dass er uns nie verlassen wird. And then Jesus continues to say the world won't receive him because they can't see him or know him. Dann sagt Jesus weiter, die Welt wird ihn nicht annehmen, weil sie ihn nicht sehen oder kennen kann. But you know him intimately because he remains with you and will live inside you. Aber du kennst ihn ganz genau, weil er bei dir bleibt und in dir leben wird. So, there are people from the world, they will never have any understanding of the Holy Spirit. Die Menschen der Welt werden den Heiligen Geist nie verstehen. And they can't receive him because he's going to move inside of them. Und sie können ihn nicht empfangen, weil er nicht in sie einziehen wird. But look, the Bible teaches something very powerful in this sentence. Aber schau, die Bibel lehrt in diesem Satz etwas sehr Kraftvolles. It says that he will remain with us and also will live inside of us. Es heißt, dass er bei uns bleiben und in uns leben wird. You see, right here Jesus is talking about being born again and saved and being baptized in the Holy Spirit. Hier spricht Jesus davon, vom Neuen geboren und gerettet zu werden und mit dem Heiligen Geist getauft zu werden. See, what happens when you get saved? Was passiert, wenn du gerettet wirst? He lives inside of you. Er lebt in dir. That's what Jesus said. Das sagt Jesus. So the moment you accept Jesus Christ and his perfect sacrifice on the cross, in dem Moment, in dem du Jesus Christus annimmst und sein perfektes Opfer am Kreuz, the Holy Spirit will now move inside of you. Wird der Heilige Geist in dich hineinkommen. So that means that he's right there inside of you and he will never move out. Das bedeutet, dass er in dir ist und dich nie verlassen wird. But Jesus said that there's another thing too. Aber Jesus sagte, dass es noch etwas anderes gibt. That he will be with you. Er wird mit dir sein. So look, what happens when you get baptized with the Holy Spirit? Schau, was passiert, wenn du mit dem Heiligen Geist getauft wirst? See, the word baptism means to be immersed. Das Wort taufen bedeutet eintauchen. So immersed means that you go into something, not something goes into you. Du gehst in etwas hinein, nicht etwas kommt in dich hinein. So, you get baptized in water, that means you go inside of the water doesn't go inside of you. Du wirst mit dem Wasser getauft, was bedeutet, dass du in das Wasser hineingehst, das Wasser geht nicht in dich hinein. And here Jesus promises two different experiences with the Holy Spirit. Hier verspricht Jesus zwei verschiedene Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. First of all, at salvation he moves in. Zunächst einmal zieht er bei der Errettung ein. But Jesus said also he will be with you. That means you come into him. Aber Jesus sagte, er wird auch mit dir sein, was bedeutet, dass du in ihn hineingehst. So we always need to have both experiences with the Holy Spirit. Wir müssen mit dem Heiligen Geist immer beides erleben. You know, the one when he is with me or when he is upon me. Wenn er mit mir oder auf mir ist. This has to do with power. Hat das mit Kraft zu tun. In Acts chapter 2, Jesus said, you will receive power. power when the Holy Spirit will come. In Apostelgeschichte 2 sagte Jesus, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. But isn't that interesting? So Jesus said, you will receive power when he will come, but they already had the Holy Spirit. Ist das nicht interessant? Jesus sagte, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn er kommen wird, aber sie hatten schon den Heiligen Geist. Because before the baptism of the Holy Spirit, denn vor der Taufe mit dem Heiligen Geist, Jesus breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Blies Jesus sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. So from this scripture and the rest of the Bible, for me it's clear. Aus dieser Bibelstelle und dem Rest der Bibel geht für mich klar hervor, that we must never be satisfied with just one part. Dass wir uns nie mit nur einem Teil zufrieden geben dürfen. We must carefully walk with the Holy Spirit who lives inside of us since we've been saved. Wir müssen sorgfältig mit dem Heiligen Geist gehen, der in uns lebt, seit wir gerettet wurden. But we always must be aware that we need him to be upon us, or we need to be baptized in him. Aber wir müssen uns immer bewusst sein, dass wir ihn brauchen, um über uns zu sein, oder wir müssen in ihm getauft werden. And that's the expression of power that we have through him. Und das ist der Ausdruck der Kraft, die wir durch ihn haben. If Christians would understand that these two aspects of the Holy Spirit are very important, wenn Christen verstehen würden, dass diese beiden Aspekte des Heiligen Geistes sehr wichtig sind, I believe we would experience a much more victorious Christian life. So glaube ich, würden wir viel mehr siegreiche christliche Leben erleben. So you don't have to seek the Holy Spirit coming inside of you. That happens automatically the moment you get saved. Du musst also nicht danach suchen, dass der Heilige Geist in dich hineinkommt. Das geschieht automatisch in dem Moment, in dem du gerettet wirst. But you always need to be desperate to walk into the power that he is upon you. Aber du musst immer verzweifelt sein, um in diese Kraft zu wandeln, dass er über dir ist. We need both. Wir brauchen beides. Holy Spirit inside, the Holy Spirit outside. Den Heiligen Geist in uns, den Heiligen Geist über uns, außerhalb von uns. So remember. Denk daran. The Holy Spirit of God loves to be in you and he loves to be upon you. Der Heilige Geist Gottes liebt es, in dir zu sein und er liebt es, auf dir zu sein. Learn to walk close with him. Lerne, mit ihm eng zu leben. And if you learn to walk close with the Holy Spirit, you will experience the fullness of God. Wenn du lernst, eng mit dem Heiligen Geist zu wandeln, wirst du die Fülle Gottes erleben. Everything that he already has for you prepared. Alles, was er für dich bereits vorbereitet hat. I will see you tomorrow. Bis morgen.